Der kleine Rebell. Im großen Rondeau des Rathausparkes haben sie ein Kinderreservationsgebiet, eine winzige autarke Sandhaufenrepublik, vielleicht 5 bis 6 Quadratmeter umfassend. Wenn die Sträucher nicht mehr blassgrün und zartgelb schimmern, sondern schon entschiedene Blätter da sind, wird frischer Sand aufgefüllt. Vielleicht 6 Schubkarren fahren da auf und dann geht es los. Mit Schaufel und Kübel, mit den Sandformeln und mit Territorialstreitigkeiten. Aber die Erwachsenen respektieren die kleine Welt des Sandhaufens. Das Kinderfräulein übersteigt nur selten die Trennungsplanke, die etwa 30 Zentimeter hoch ist, zieht es vor, den Kurti, der eben die Annemarie mit der Schaufel aufs Köpfchen gehaut hat, zu sich heranzuzerren und mit der gekrallten Rechten in das Gebiet der Erwachsenen in ihren strafrechtlichen Bereich zu heben. Und der Papa, den seine Kleine bittet, ihr in den großen, dicken, mühsam geschaufelten Berg einen schönen, geraden Tunnel zu bohren, dieser Papa kauert sich auch hart an der Planke nieder und arbeitet von draußen. Der Tag war milchig, dünn, weiß, ein wenig kalt. Die Frühlingssonne war nicht ganz echt, so gelblich, schwach, unstet. Der Sandhaufen trug noch den teils verklumpten, teils schlammig gewordenen Sand der vorigen Season. Und in der Mitte des Sandplatzes war die Lacke. Eine wunderschöne, vielleicht 20 Zentimeter tiefe, herrlich lehmgraue Lacke mit Flach- und Steilufern, mit Unterwasserbuckeln, undurchsichtig, mit zähem Grundschlamm. Eine köstliche Lacke. Ein Meer für Unfolgsame. Gewissermaßen eine Schale Milchkaffee, die der Winter stehen gelassen hatte. In dieser Lacke wühlte der Held. Er trug einen neuen, osterhasenblauen Matrosenanzug, hellgelbe Schuhe und weiße Strümpfe. Den Hut hatte wohl das Fräulein. Und wo war das Fräulein? Lässt die Nocken den Buben da im kalten Schmutz, sag nie Dreck vor Kindern, wühlen? Sitzt sie im Rondeau? Nein, sie geht in den Alleen spazieren. Und er nützte es aus. Trank gewissermaßen jede Sekunde dieser rebellischen Minuten. Tief, tief tauchte der rechte Ärmel in den braungrauen Tümpel. Die Manschette troff. Das schöne blaue Kleidi klebte jedes Mal am Arm, wenn er mit ruhiger Anspannung eine Schaufel voll Schmutz hochbaggerte. Er hielt den Kopf tief über sein Werk gesenkt. Hob ihn nur jedes Mal, wenn eine Schaufel voll irgendwo hinklatschte. Aber dann lag in seinen großen, dunkelbraunen, vielleicht 5-jährigen Augen eine souveräne Selbstverständlichkeit, eine herrenhafte Sicherheit und ein Ernst, von dem selbst ein Parkwächter oder gar ein Wachmann einen Augenblick lang gestutzt hätten. In seinen Augen lag das. Ich, der einzige Bub der Welt, habe das einzige Fräulein, das mir erlaubt, im Schmutz zu spielen. Außerdem bin ich ihr davongelaufen. Und der kalte, schwere Schlamm spritzte auf die Schuhe seines Hofstaates. Er hatte einen Hofstaat. Links von ihm stand ein kleines Mädel, brünett, im rosa Mantel, und rechts von ihm eine grazile Blondine von vielleicht 4 Jahren. Die beiden hatten ernste Gesichter, leuchtende Augen, festgeschlossene kleine Münder. Manchmal sahen sie einander an und, wären sie nur um 10 Jahre älter gewesen, sie hätten einander jedes Mal zugenickt. Sie waren hingerissen, sie waren dem Rebellen verfallen, sie waren zugleich baff und selig. Welch ein Mann! Der trinkt sicher seine Milch nicht aus, der schüttet den faden Kakao um, der versteckt sich, wenn er den Spinat aufessen soll, unterm Bett, er darf jeden Hund am Schweif ziehen und der Hund fühlt sich noch geehrt. Ein Held, ein Überlausbub, ein Göttlicher. Und die Schlammspritzer, die manchmal ihre kleinen weißen Strümpfe trafen, nahmen sie mit demütiger Verliebtheit und dankbarer Bescheidenheit hin. Welch ein Glück, von solchem Helden als Luft behandelt zu werden. O Seligkeit, gewissermaßen aus zweiter Hand schlimm sein zu dürfen. Sie hätten, wie Frauen sind, ihr Leben für ihn gegeben und die Torte vom Mittagstisch. Dem Arbeitenden gegenüber stand ein dicker, semmelartig blasser und qualliger, unbehilflicher Bub in schwarzem Samt. Der kniff die Lippen ein, machte abwechselnd Tss und Pss, wobei ihm der Speichel von den Lippen troff. Aus Neid, vor Bewunderung. Und bei jeder geförderten Schaufel trat er einen Schritt zurück. In seinem unsympathischen Gehirn geisterte etwas von schönes Kleidchen nicht schmutzig machen dürfen. Die beiden Mädchen sahen ihn nicht an und der Tapfere schon gar nicht. Da tauchte das Fräulein des Rebellen auf. Zuerst hörte man es. Eine Wolke von atemlosen, teils keifenden und pfeifenden, teils schrill weinerlichen Scheltworten flog vor ihr her. Der zwar geschlitzte, aber enge Rock hinderte sie, aber in etwa einer halben Minute musste alles zu Ende sein. Auch der Rebell wusste das. In einer halben Minute war auch er herausgefischt, gehaut, ermahnt, bedroht. Wieder ein kleiner Bub, gepeinigt von Wohlerzogenheit und sich brav stellen müssen. Jetzt hieß es, das Letzte aus der Situation herauszuholen. Er richtete sich ruhig auf und schlug seine drei Bewunderer mit der tropfenden Schaufel auf die Köpfe. Hell und blechern klang es durch den kargen Frühlingsvormittag. Tick, tuck, tock. Die kleine Blonde zuckte unter dem kleinen Schaufelhieb zusammen, schloss für einen Augenblick krampfhaft die Augen und strahlte dann den schlagenden Himmelblau und verschwiegen an. Es war ein Blick fürs Leben. Und sie weinte nicht. Die Schwarze erhielt den Tuckschlag. Sie senkte das Köpfchen unter der Schaufel, so als erhielte sie die bräutliche Myrtenkrone draufgedrückt. Dann sah sie ihn ruhig an, prüfend, ernst, nicht beleidigt. Sie sagte okay mit den Augen. Auch sie weinte nicht. Der dumme Semmelbub, der den Tockschlag empfing, ja, der wollte weinen. Schon bleckte er verwackelte Milchzähne, schon schob er die schlaffe, blasse Unterlippe vor. Da sahen ihn die Schwarze und die Blonde an. Da weinte auch er nicht, sah nur mit einer gewissen Schadenfreude nach dem Rebellenfräulein, das jetzt zischend, japsend und jammernd auf hochstöckligen blauen Sämischschuhen die Planke als letztes Hindernis nahm. Das Fräulein weinte, fluchte, putzte, gurgelte, pfauchte. Eine Sirene des Vorwurfs, ein Nebelhorn der Entrüstung, eine Posaune der Ermahnung. Der Rebell aber sah sie nicht an. Seine Augen waren noch dunkler geworden. Er hielt damit die kleinen Mädeln im Banne, auf das keine zu lachen wage. Die hätten es auch so nicht getan. Und als das Fräulein ihn nach alter Sitte mit der linken am Oberarm packte, um mit dem weit ausgestreckten rechten Arm sein kleines, sündiges Gesäß erreichen zu können, da bog er sich nicht hohl wie ein Crockettbogen, um den Schlägen auszuweichen. Er ließ sich hauen, warf nur die Schaufel über die Schulter, über die Planke, mitten in die schöne Lacke hinein. Der dicke, dumme Semmelbub wühlte johlend mit der Schuhspitze in dem reichlich aufgehäuften Schlamm, den der Rebell im Schweiße seines Angesichtes gefördert hatte. Er wollte nun, da das Feld frei war, sich den Damen seinerseits als Held zeigen. Die kehrten ihm den Rücken. So sahen sie, bräutliche Mägde, trauernde Schwestern, dem Rebellen nach. Der wird später mit Stieren jonglieren, Güterzüge zum Entgleisen bringen und ganze Waggons abschleppen und veruntreuen, und die Blonde wird seine Frau werden und die Schwarze seine Freundin, bis der dicke Semmelbub das Ganze in die Hand nehmen wird. Er wird den Rebellen als leitenden Direktor engagieren und ihm eine bescheidene Summe auszahlen lassen, bis sich der Rebell beruhigt haben wird. Die Semmelbuben sind schon so.